Aber da war ich blind. Das bin ich im gewissen Sinn auch immer noch. Na? Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Wer denn? Du wirst gleich sehen. Hallo, Lindy. Hallo. Fein, dass du kommst. Das ist Lindy Marshall, Delias Nachfolger. Ah, sind Sie die Tochter von Peter Marshall? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe Ihren Vater gekannt. War ein feiner Mann. Entschuldigung, Mr. Morton, ich wollte nicht patzig sein. Es ist nur, weil die meisten sich nur an den Trinker erinnern. Er war bestimmt mehr als das. Mein Sohn Jimmy. Guten Abend. Ich habe gehört, Sie wollen hier arbeiten. Nein. So, ich dachte. Mr. Gardiner hat mir gesagt, hier gäbe es einen Job. Ich brauche einen Job, also habe ich mir gesagt, sieh ihn dir mal an. Das mache ich. Nicht mehr und nicht weniger. Sie sollen uns keinen Gefallen tun. Tue ich bestimmt nicht. Hier stinkt's. Ich habe das Gefühl, Sie werden mir viel Freude machen. Soll das heißen, dass du sie tatsächlich nehmen willst? Die Entscheidung liegt bei Miss Marshall. Aber das ist ja lächerlich. Alles ist hier lächerlich. Wenn du dagegen bist, Jimmy, da kannst du ja jederzeit weggehen. Nach London zum Beispiel. Dich soll der Teufel holen, Steve. Charmant.